Laborlabor. Grazia freut sich über Fabians Besuch. Schön, dass er Sport mag. Hör zu und schau dir die Bilder an. Fabian, was ist dein Hobby? Sport. Wow, toll. Spielst du gern Ball? Nein. Skatest du gern? Nein. Schwimmst du gern? Nein, ich mag Sport im Fernsehen. Hm?